Dann die Entstehung des Max Planck-Instituts für Geschichte in Göttingen ist historisch in zweifacher Weise eingebunden. Auf den einen Kontext hat der Esch schon hingewiesen. Es ist die Gründung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschichte durch den berühmten Horst Wilhelm Kehr 1917, in dessen Nachfolge das Göttingen-Institut steht. Zum anderen entstand es in der Gründungszeit von Institutionen der Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jahren. Dazu gehört das Institut für Zeitgeschichte in München, die Kommission zur Geschichte des Parlamentarismus, der Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte von Werner Ponce und last but not least das Deutsche Historische Institut in Paris, sodass ich mich zwischen Herrn Müller und Herrn Parisinischen alphabetisch gut platziert fühle. Entscheidend ist die Persönlichkeit und das Wirken von Hermann Heimpel gewesen, denn das ist ein Direktor bis 1971. Seine Denkschrift für die Institutsgründung 1954 brachte den Durchbruch und ist noch heute ein bemerkenswertes Dokument der Wissenschaftsplanung in Deutschland. Nun will ich ein paar Sätze sagen über die Max-Planck-Gesellschaft und will am Ende dann auch begründen, warum ich das gesagt habe. Es gibt etwa 70 Institute, die meisten sind naturwissenschaftlicher Art. Die Max-Planck-Gesellschaft widmet sich der Grundlagenforschung und dazu 90% vom Bund und von den Ländern finanziert. Sie hat, wenn man das historisch ausdrückt, die Form einer Einung, das wäre rechtsgeschichtlich gesagt, oder einer Assoziation, wenn man es korrekt juristisch ausdrückt, es ist eine privatrechtliche Organisation in der Rechtsform des eingetragenen Vereins nach deutschem Recht. Das bedeutet, dass das Entscheidungsgremium der Senat zusammengesetzt ist im Sinne einer Partnerschaft von Staat, Wissenschaft und Öffentlichkeit, also auch mit den Vertretern der Gewerkschaften oder der Industrie oder der Medien. Das oberste wissenschaftliche Gremium ist der Wissenschaftliche Rat. Das ist die Gesamtheit der wissenschaftlichen Mitglieder, das heißt der Institutsdirektoren, und dazu die Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die einer für diese. Was hier realisiert ist, ist das Modell der kontrollierten Autonomie. Ein Modell, was, so denke ich, für die Selbstverwaltung und Selbstorganisation der Wissenschaft sehr gut ist. Und ich sage dies deshalb, weil ich die Befürchtung nicht unterdrücken kann, dass die zu bildenden, übergreifenden wissenschaftlichen Institutionen in Europa nicht die föderativen Assoziationsmodelle, sondern die zentralistischen Modelle sein werden. Die geisteswissenschaftliche Sektion der Max-Planck-Gesellschaft ist die kleinste. Sie umfasst aus juristischen, psychologischen, sozialwissenschaftlichen Instituten einige historische Institute im weiteren Sinn. Außerdem Göttinger Institut, das Institut für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt und die Bibliotheca Herziana in Rom. Ein neues Institut für Wissenschaftsgeschichte wird soeben in Berlin aufgebaut. Das Max-Planck-Institut für Geschichte umfasst etwa 40 Mitarbeiter, darunter 20 Wissenschaftler. Dazu kommen auch zahlreiche Doktoranden und Wissenschaftler, die aus Drittmitteln finanziert werden, jährlich etwa 30 bis 40 Forscher aus dem Ausland, Stipendiaten wie Gäste. Seit der Implementierung von Hermann Heimpel wird das Institut kollegial geleitet von einem Mittelalter- und einem Neuzeithistoriker, zuerst von Josef Fleckenstein und Rudolf Vierhaus, jetzt von Hartmut Lehmann und von mir. Die Max-Planck-Gesellschaft sieht in der neuen Situation in Deutschland vor allem, aber auch in Europa seit 1989 die größte Herausforderung in ihrer Geschichte. Und das betrifft auch die einzelnen Institute. So hat zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft in den neuen Bundesländern fast 30 sogenannte Arbeitsgruppen eingerichtet. Es handelt sich quasi um kleine Institute, die allerdings zeitlich auf 5 Jahre begrenzt sind. Sie sind in die Universitäten der neuen Bundesländer integriert, von denen sie dann nach Ablauf der 5 Jahre übernommen werden. Denn diese Arbeitsgruppen haben den Zweck, die in der ehemaligen DDR nach sowjetischem Vorbild in riesige Akademien verwiesene Forschung entsprechend dem westlichen Muster wieder in Universitäten einzugliedern. Die Leiter dieser Arbeitsgruppen sind herausragende Wissenschaftler der ehemaligen DDR, deren Arbeiten auch im Westen geachtet wurden, die aber aufgrund ihrer politischen Einstellung keine ihren Qualitäten angemessenen Positionen bekleidet haben. Das gilt auch, und deshalb spreche ich davon, für die Arbeitsgruppe ostelbische Gutsherrschaft als sozialgeschichtliches Phänomen an der Universität Potsdam unter Leitung von Professor Jan Peters, die von unserem Institut auf den Weg gebracht wurde und betreut wird. Ja, seit 1989 veränderten Situationen der Wissenschaft in Europa hat unser Institut auch durch zahlreiche Einladungen an junge Historiker aus der ehemaligen DDR gerecht zu werden versucht, so wie jetzt in den letzten Jahren an Historiker, vor allem an junge Historiker aus den ehemaligen sozialistischen Ländern. Sie treffen im Göttinger Institut auch Historiker aus anderen westlichen Ländern und nicht zuletzt Vertreter der französischen Geschichtswissenschaft. Das ist deshalb möglich, weil in das Göttinger Institut eine französische historische Forschungsstelle, die Mission Historique Française, integriert ist, von der wir durchaus hoffen, dass aus ihr eines Tages ein französisches historisches Institut in Deutschland entstehen wird. Ich könnte auch einiges sagen zum Thema Flexibilisierung. Das Thema hat Herr Esch schon stark anklingen lassen und meine Gedanken gehen eigentlich in dieselbe Richtung wie designen. Ich werde das nicht ausführen, sondern schließlich zum Ende meiner Ausführung ein Wort zu den Forschungsprojekten des Instituts zu sagen. Man kann sie in drei Kategorien gliedern: Dienstleistungen für das Fach Geschichte, Mittelalterforschung, Neuzeitforschung. Zu den Dienstleistungen gehören erstens die Bibliografie der deutschen Geschichte, die demnächst abgeschlossen sein wird und in 10 Bänden vorliegt, das erinnert daran man weiß. Zweitens die Germania Sacra, eine Beschreibung der geistigen Institutionen des Alten Reichs bis zur Reformation, beziehungsweise bis zur Säkularisation, auf der Grundlage der gesamten archivalischen Überlieferung. Drittens historische Fachinformatik. Und zwar, das ist die Pointe, die Errichtung und Entwicklung von Software-Systemen in einer Quellenorientierung, nicht in einer generalisierten Form, etwa zur Erfassung von Gegenständen auf Bildzeugnissen oder zur Erkennung von Handschriften. Im Mittelalterbereich wiederum 3 Projekte. Erstens Pfalzenforschung und die Erarbeitung des Repertorium der deutschen Königspfalzen, was in Einzellieferungen und regional gegliedert fortlaufend erscheint. Sodann Strukturen der mittelalterlichen Gesellschaft, früher orientiert auf Ständebildung und Erforschung der Stände, jetzt fokussiert auf Geschichte und Wirkung sozialer Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Schließlich, vor allem orientiert im Blick auf das Spätmittelalter, Forschung zum Konziliarismus und zur Verkehrsgeschichte, vor allem Italiens. In der Neuzeit zuerst das Projekt Proto-Industrialisierung anhand der ländlichen Hausindustrie des 17. bis 19. Jahrhunderts. Das Projekt steht voll im Abschluss unmittelbar. Sodann Fragestellungen der Mikrohistorie, der historischen Anthropologie, der Alltagsgeschichte und der Erfahrungsgeschichte, realisiert in Forschung über Familie und Verwandtschaft, Arbeit und Arbeiterkultur von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Schließlich Forschungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der Geschichten vom 17. bis zum 20. Jahrhundert und insbesondere in der Aufklärung. Die dominante sozialgeschichtliche Ausrichtung der Arbeiten am Göttinger Institut wird jetzt verstärkt durch das neue Projekt von Hartmut Lehmann, der soeben aus Washington nach Göttingen gekommen ist. Er wird religionsgeschichtlich akzentuierte Fragestellungen einbringen, nämlich die Frage nach den Formen und Prozessen von Christianisierung und Dechristianisierung in der frühen Neuzeit. Gleichzeitig soll die Kooperation von Mittelalter- und Neuzeitforschung im Institut intensiviert werden, vor allem durch eine stärkere Einbeziehung der Wissenschaftsgeschichte, der Kulturwissenschaften und der Geschichtswissenschaften. Denn auf diesem Feld liegen nicht nur gemeinsame Interessen der beiden Direktoren, sondern, wie wir es wahrnehmen, auch deutliche Defizite der historischen Forschung in Deutschland. Applaus